es schneit, ist der Winter nicht mehr weit. Man sieht keine Blumen blühen, nirgendwo in Bischofsgrün. Wald und Felder werden weiß, und bald sieht man den Beweis. Denn der Schnee glänzt wunderbar, und es ist so, wie es früher war. Wir wollen den Schneemann Jakob wiedersehen, jedes Jahr ist doch klar. Denn der Schneemann Jakob, der ist wunderschön, Winterzeit, weit und breit, darum darfst du auch nicht vergehen. Wenn der Schneemann Jakob steht und sich alles darum dreht, wie groß ist er dieses Jahr, dann ist Rosenmontag da. Alle tanzen um ihn rum, alle Madel, alle Bum. Es gibt Glühwein, Bier vom Fass, ja, beim Schneemannfest tut sich was. Wir wollen den Schneemann Jakob wiedersehen. Jedes Jahr ist doch klar. Denn der Schneemann Jakob, der ist wunderschön. Winterzeit, weit und breit, darum darfst du auch nicht vergehen. Kommt der Frühling dann ins Land, nehmen wir uns bei der Hand. Und wir träumen von der Zeit, und sie scheint unendlich weit. Ist der Sommer dann vorbei, sagen Vögel bald vorbei. Es ist wieder bald so weit, dass es weiße Flocken schneit. Wir wollen den Schneemann Jakob wiedersehen. Jedes Jahr ist doch klar. Denn der Schneemann Jakob, der ist wunderschön. Winterzeit, weit und breit, darum darfst du auch nicht vergehen.